Die Reise auf dem Floß von Eva Christina Zeller und der Schreibschule des Ludwig-Uhland-Gymnasiums Tübingen. Huhn, Ingo, komm also rein ins Becken. Bewegung tut dir gut. Sagen Sie ruhig Huhn zu mir, Frau Norris. Das tun alle. Aber schwimmen kann ich trotzdem nicht. Ja, aber das kann man lernen, Ingo. Dazu bist du in der Schule. Und dazu sind wir im Schullandheim direkt am Rhein. Was für eine Chance. Also komm, rein ins Nichtschwimmerbecken, Huhn. Und nimm dir ein Schwimmbrett. Du bewegst dich wie ein nasser Sack, Huhn. Also auch so geht das doch nicht. Beweg die Beine. Nein, nicht so. Richtig. Ich kann das nicht, Frau Norris. Ich gehe unter. Hilfe! Frau Norris, Sie sehen doch, dass du nicht schwimmen kann. Er ertrinkt gleich. Misch du dich da nicht ein, Ella. Das ist nicht deine Angelegenheit. Und ob das meine Angelegenheit ist, Huhn ist mein Freund. Und Sie sagen doch immer, dass Freunde einander helfen sollen. Sie sollen sich aber nicht gegen die Lehrerin verbünden, Ella. Das verbitte ich mir. Ella, wirst du wohl die Trillerpfeife hergeben? Was fällt dir ein? Axel, schnell hilf mir. Hier, nimm die Trillerpfeife. Axel, untersteh dich, Ella zu helfen. Sonst kriegst du auch noch Schwierigkeiten. Frau Norris, Ella hat doch recht. Huhn kann nichts dafür. Er kann einfach nicht schwimmen. Ja, aber er soll es doch lernen. Axel, gib mir sofort die Trillerpfeife zurück. Wird's bald. Laura, fang sie. Laura, gib sie her, sonst bist du auch dran. Ich denk nicht dran, Frau Norris. Huhn ist auch mein Freund. Okay, wenn ihr es nicht anders wollt, einmal Hausarrest für euch vier. Huhn, Ella, Laura und Axel. Morgen geht die ganze Klasse wandern und ihr bleibt im Schullandheim mit einer gesalzenen Strafarbeit. Kann mir irgendjemand sagen, warum ausgerechnet ich ein Referat über die Vögel hier in der Gegend schreiben soll? Die sehen doch alle gleich aus. Spannend ist nur, wie und warum sie fliegen können. Na, lieber Vögel als dieses Unkraut, das hier rund ums Haus wächst. Über die Wildpflanzen soll ich schreiben. Erst bin ich mir vorgekommen wie eine Ziege, die rund ums Haus ihr Futter abrupft. Und jetzt sehen diese Dinger ganz anders aus als auf den Bildern in diesem blöden Bestimmungsbuch. Ich komme nie drauf, wie dieses Zeugs heißt. Na, was soll ich da sagen? Woher soll ich denn wissen, wie die Bäume heißen, von denen ich die Blätter bestimmen soll? Wenn ich in den Park raus dürfte und auf die Bäume klettern, das wäre was anderes. Aber hier am Schreibtisch? Über Bäume schreiben? Das ist so natürlich. Hey Freunde, hört auf zu jammern. Stellt euch einfach vor, wie die anderen in dieser Hitze durch die Landschaft klatschen müssen. Stellt euch das vor. Da geht's uns doch super, hier in der kühlen Bibliothek. Aber wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr schon mal runter in den Rhein gehen. Gebt mal eure Sachen her, mir wird schon was einfallen. Immerhin habe ich euch die Strafe eingebrockt. Wenn ihr zurück seid, bin ich fertig mit den Referaten. Kommt nicht in die Tüte, Huhn, wir gehen alle an den Fluss baden. Die Referate können bis heute Nachmittag warten. Baden? Wenn ich das schon höre. Ohne mich, Ella, ich bleib lieber hier bei den Büchern. Nee, Huhn, Ella hat recht. Entweder wir gehen alle oder keiner. Wir können doch draußen am Fluss nach den Pflanzen und Bäumen und Vögeln suchen. Für diese dummen Strafarbeiten. Und du, Huhn, du nimmst einfach die Bestimmungsbücher mit? Dann haben wir alle was davon. Viel zu umständlich. Gebt mir eine halbe Stunde, dann bin ich fertig mit eurem Strafkram. Dann können wir immer noch an den Fluss gehen, okay? Okay, halbe Stunde ist gut. Ich kann dir ja mit Laura helfen, Huhn. Bücher schleppen und so. Axel, fang, das ist das Pflanzenbestimmungsbuch. Ich hab was Spannenderes. Hört mal, das zum Beispiel. Wurmlöcher. Habt ihr je was von Wurmlöchern gehört? Wurmlöcher? Ja, genau, Wurmlöcher. Das sind schwarze Löcher mit einem Eingang und einem Ausgang. Dort drin gibt es keine Zeit und keinen Raum. Wenn man mit einer Rakete oben in ein Wurmloch hineinfliegt und am anderen Ende auf der Erde wieder herauskommt, dann kann es sein, dass man in der Zeit zurückfliegt. Zeitreise in die Vergangenheit? Genau, man kommt an, bevor man aufgebrochen ist. Das ist doch irre, findet ihr nicht? Verrückt. Ankommen, bevor man überhaupt weggegangen ist. Das wäre doch so, als wären wir jetzt schon am Rhein, obwohl wir noch hier in der Bibliothek sind. Verstehe ich nicht. Klingt wie eine Fantasy-Geschichte. Naja, zurück in die Vergangenheit will ich sicher nicht. Aber in die Zukunft reisen wäre nicht schlecht. Eine Zukunft ohne Thusnelda Norris, ohne Schwimmunterricht und Strafarbeiten. Aber ich glaube nicht, dass ich in ein Wurmloch fallen will. Mich würde beides interessieren. Am liebsten würde ich von einer Zeit in die andere reisen. Dann könnte ich mir aussuchen, was mir am besten gefällt. Hey Ella, hör auf zu fantasieren. Ich will lieber in der Gegenwart bleiben und an den Fluss runtergehen. Kommt, jetzt gleich. Ich auch. Aber Huhn ist doch noch nicht mit unseren Strafarbeiten fertig. Kein Problem, das mache ich am Abend. Wenn ihr so viel quatscht, kann ich eh nicht arbeiten. Also, Abmarsch. Du redest schon wie die Norris-Huhn. Fehlt nur noch die Trillerpfeife. Guck mal, da liegt ein Floß. Sieht selbstgemacht aus. Die Bretter sind ziemlich rot zusammengenagelt und mit Schnüren zusammengebunden. Los Leute, lasst uns den Fluss runterfahren. Viel Vergnügen, aber ohne mich. Das wackelt so. Da sicher schaut es auch nicht aus. Ich bleib lieber am Ufer. Sei kein Spielverderber, Huhn. Komm schon her, das wird ein Spaß. Ich glaub, das Floß hat sich gelöst. Ach was, ich hab bloß gewackelt. Laura hat recht, es ist wirklich los. Wir müssen zurückrudern. Womit denn? Siehst du irgendwelche Ruder? Wir müssen mit den Händen rudern. Alle gleichzeitig. Und so fest ihr könnt. Ich komme mir vor wie im Film. In diese Dreckbrühe fasse ich nicht rein. Stell dich nicht so an, Laura. Das ist der Rhein. Das Wasser könntest du trinken. Ich kann nicht schwimmen. Hör auf zu heulen, Riesenbaby. Ich könnte zurückschwimmen und Hilfe holen. Axel, du bleibst hier. Wir müssen zusammenhalten. Das ist ganz wichtig. Ich will hier weg. Gleich gibt's ein Gewitter. Ich halte es nicht aus. Wasser von unten und von oben. Gewitter am Fluss? Das ist doch lebensgefährlich. Keine Angst, Laura. Hey, da vorne ist eine Insel. Los, auf die steuern wir zu. Und womit willst du steuern, Ella? Da vorne, genau in unserer Fahrtrichtung, ist auch der Rheinfall. Ich will heim. Ich auch. Aber Leute, wir müssen nachdenken. Jetzt beginnt ein Abenteuer. Die Strömung wird immer schneller. Merkt ihr das? Was sollen wir nur machen? Huhn, du hast doch sonst immer ein schlaues Buch. Ich habe nur die Entdeckung von Amerika dabei. Na super, sehr nützlich. Vielleicht entdecken wir ja durch Zufall einen neuen Kontinent. Oder wir sterben ganz einfach. Axel, wenn wir jetzt sterben, dann... Laura, hör auf. Ich höre schon den Rheinfall. Sind wir? Keine Ahnung, Huhn. Ich bin jedenfalls am Leben. Schön für dich, Laura. Ich glaube, wir sind auf einer Insel. Ja, Sand, Meer, Palmen, reinste Südsee. Und seht ihr noch was? Nee, ich sehe nichts. Nur, dass das Floß weg ist. Echt? Das Floß ist weg? Und wie kommen wir jetzt wieder heim? Na, jedenfalls sind wir nicht tot. Oder vielleicht sind wir ja im Himmel. Hört ihr die Englein singen? Vielleicht ist das wie bei Robinson Crusoe. Oder wir sind in einem schlechten Film gelandet und werden auf eine Probe gestellt. Ich sehe aber weder Kameraleute noch Beleuchter. Wo sind die versteckt? Mein Handy! Mist! Ich habe keinen Empfang. Wartet, da kommt was. Herzlich willkommen auf Paradise Island. Sind Sie neu auf Paradise Island und brauchen Sie Einweisung, dann drücken Sie die 1. Klar sind wir neu hier. Ein hellsehendes Handy. Drück 1, Laura. Drück die 1. Osch. Ade, jetzt habe ich die 2 gedrückt. Laura, du kriegst auch nichts geregelt. Ella, Laura, kommt mal her. Das ist irre. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Da sind noch viel mehr Inseln. Tausende davon. Guck mal, da nach rechts tun. Da ist eine Insel, die sieht aus wie Venedig mit San Marco und den ganzen Kirchen und Türmen. Sieht aus wie auf einer Ansichtskarte. Und da, guckt mal, die Insel dort links. Die sieht aus wie die Skyline von New York. Ich kann das Empire State Building ganz genau erkennen. Und dort in der Mitte auf der Insel, da stehen die Pyramiden von Ägypten. Träum ich? Wir sind im Land meiner Träume auf einer Paradiesinsel mit Palmen. Und weit und breit keine Lehrer, keine Eltern... Und keine Schule. Und keine Bücher. Ich hab Durst. Wart mal, Laura. In deinem Rucksack müsste ich noch eine Wasserflasche haben. Und wo ist dein Rucksack, Axel? auf dem Floß. Aber das Floß ist doch weg, Axel. Wir werden hier verhungern und verdursten. Und weg können wir auch nicht. Da müssen wir uns eben einen Fluss bauen. Hat Robinson auch gemacht. Gehen wir zum Strand und suchen Treibholz. Und womit willst du das zusammenbinden? Wir haben doch kein Werkzeug wie Robinson. Wir sind doch aus der Welt gefallen, Huhn. Diese Welt tickt anders. Und wie bitte? Das versuche ich ja gerade rauszukriegen. Vielleicht, naja, kann ja sein. Erinnert ihr euch an das, was ich euch über die Wurmlöcher erzählt habe? Red keinen Quatsch, Ella. Wurmlöcher. Wieso Quatsch? Wir sind unverletzt. Ist dir das schon aufgefallen? Obwohl wir den Rheinfall runter sind, mit diesem winzigen Floß. Und wie ist das mit dieser Handy-Ansage? Das ist doch nicht normal. Wenn bloß das Floß wieder da wäre. Ella, du bist genial. Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Guck mal, da liegt ein Floß. Und ich wünsche mir eine Kokosnuss mit 2 Strohhalmen. Laura, wo du die Strohhalme herkriegen willst, weiß ich nicht. Aber wenn du eine Kokosnuss haben willst, dann kletter doch einfach auf eine Palme. Los! Lass uns das Floß kapern! Aber du kannst doch nicht schwimmen, du. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Na, wenigstens hat dieses Floß Ruder. Aber wohin sollen wir denn? Ich glaube, unser Floß bewegt sich von selbst. Genau auf diese Insel zu. Es ist die Insel, die aussieht wie Venedig. Du hast recht, Axel. Venedig kommt immer näher. Die goldenen Kuppeln von San Marco. Und auf der Säule der Löwe von Venedig. Der sieht aus, als würde er über die ganze Stadt blicken. Und überall Gondeln. So viele davon. Nur wir mit unserem Floß. Sie nähern sich der Stadt, die auf Pfählen erbaut ist. Hier herrscht Gondelpflicht. Und wie verwandeln wir unser armseliges Floß in eine echte schwarze venezianische Gondel? Ich probiere mal aus, ob das nochmal funktioniert, das mit dem Wünschen. Augen zu und ich wünsche mir eine echte venezianische Gondel. Ella, es funktioniert! Unser Floß ist kein Floß mehr. Das ist irre. Das Floß? Es ist nicht mehr flach. Es ist ein Boot. Nein, es wird eine Gondel. Eine wirkliche Gondel. Wir haben eine echte Gondel. Eine Gondel? Meine Wünsche gehen in Erfüllung. Und du stocherst die Gondel mit diesem Ruder in deinen Händen. Huhn, woher kannst du das? Keine Ahnung, Ella. Meine Arme können das von allein. Typischer Fall von Erinnerung an ein früheres Leben. Krieg keinen Stoß. Klar war ich schon mal hier. Das weißt du doch. Letztes Jahr in den Ferien mit meinen Eltern. Bist du vielleicht einmal Stocherkahn gefahren? In Tübingen? Ella, du meinst, er war früher schon mal hier? So wie in einem Fantasy-Roman? Fantasy-Roman? So was liest du, Laura? Na und? Lese ich auch. Kann ja nicht jeder nur so gelehrtes Zeug lesen wie du, Huhn. Ich glaube, Axel ist verliebt. Da vorne ist eine Anlegestelle, Huhn. Da könnten wir hin. Aber so einfach neben die anderen Gondeln. Wenn ich eine ramme, einerseits, ich habe tierischen Hunger. Und da, hinter der Anlegestelle, könnte ein Markt sein. Die vielen Menschen. Und schaut mal auf den anderen Gondeln. Gemüse. Na dann, zur Anlegestelle. Du schaffst das schon, Huhn. Ich habe einen 10-Euro-Schein in meiner Hosentasche. Ich müsste auch einen dabei haben. Ich glaube, damit fangen wir hier nichts an. Und wieso nicht? Italien ist doch in der EU. Schon, aber guckt euch mal an, wie die Leute rumlaufen. Sieht aus wie in einem anderen Jahrhundert. Die Männer, die haben ja bunte Strumpfhosen an und drüber so komische kurze Hosen. Die sehen aus wie ausgestopfte Sofakissen. Aber diese langen, schwarzen Umhänge, die sie tragen, die sind cool. Aber ich möchte nicht mit so einem steifen, bodenlangen Kleid rumrennen, wie die Frauen hier. Können wir jetzt endlich anlegen? Ich habe auch Hunger. Ich nehme die Stelle da drüben. Bei dem Haus, da ist so ein Pfahl für die Gondel. Aber das ist kein Haus. Das ist ein Palast. Genau, Laura hat recht. Schaut euch mal um. Das sind ja lauter Paläste hier. Ist eben Venedig. Und was machen wir jetzt? So wie es hier aussieht, können wir doch nicht in unseren Klamotten spazieren gehen. Da fallen wir doch total auf. Willst du vielleicht so rumlaufen wie die Leute hier? Na, warum nicht? Wenn ich mir das wünschen könnte, wäre es mir lieber, als fremd auszusehen. Du hast es dir gewünscht, Ella. Jetzt hast du so einen schönen Umhang. Du aber auch, Laura. Ich auch. Jetzt kriegen wir sicher auch was zu essen. Wieso? Hat dein Umhang Taschen? Und ist da vielleicht auch noch Geld drin? Na, kannst du dich einfach Geld wünschen, Ella? Geld wünschen? Ich glaube, ich weiß was anderes. Seht ihr die Kirche? Ist ja nicht zu übersehen. Aber was hat das jetzt mit dem Geld zu tun, das wir nicht haben? Na, in jeder Kirche gibt's doch einen Opferstock. Das war schon immer so, glaube ich. Aber ich klaue nichts. Sowas tue ich nicht. Willst du lieber verhungern, Huhn? Gucken wir doch erstmal. Hört ihr das? Da miaut eine Katze. Na und? Willst du Katzenbraten haben, Laura? Sei nicht blöd, Ella. Vielleicht braucht sie Hilfe. Da ist sie. Laura, wo rennst du denn hin? Lass doch die Katze. Komm zurück. Wir können sie nicht allein lassen. Wir müssen ihr nachlaufen. Ich mag Abenteuer nur, wenn ich sie in einem Buch lese. Das ist kein Abenteuer, Huhn. Aber Axel hat recht. Wir müssen Laura nach, bevor sie irgendwo zwischen diesen Häusern verschwindet oder in einen Kanal fällt. Laura, warte, bleib doch stehen. Und wo ist dieses Katzenvieh jetzt? Durch diese offene Tür ist sie geschlüpft. Na, dann ist sie ja wieder zu Hause und braucht dich nicht mehr. Aber das ist keine Tür. Das ist ein Tor. Schon wieder ein Palast. Das Tor ist offen und die Katze hat sich immer wieder nach mir umgedreht. Vielleicht hat sie uns hierher geführt. Laura, wir sind hier nicht in einer Fantasy-Geschichte. Kommt mir aber ganz so vor. Schaut euch mal um. Ist das normal? Diese Säulen und die Balkons vor den Fenstern. Die haben Gitter. So fein wie... Wie Spitzen. Genau, wie Spitzen. Naja, bevor wir da noch lange rumstehen. Ich geh mal nachsehen, was hinter diesem Tor ist. Ich komm mit. Wir kommen auch mit. Wow, das ist ja wirklich ein Schloss. Dieses Treppenhaus, das ist ja höher als... Höher als unsere ganze Wohnung. Viel höher. Aber hört mal, Musik. Die kommt von da hinten, hinter dieser hohen Glastür. Genau. Und ich sehe Schatten durch das Milchglas. Das sind Menschen. Ein Fest. Ein venezianisches Fest. Da gibt's was zu essen. Die Hauptsache, Huhn kriegt was zu futtern. Na gut, sehen wir uns das mal an. Aber ich hoffe, dass es da so viele Leute gibt, dass wir nicht auffallen. Ein Garten. Wir sind in einem Garten gelandet. In einem Garten. Zwischen lauter Palästen. Rundherum die Menschen. Wie prunkvoll sie angezogen sind. Die Frauen haben riesige Federhüte auf. Und die Männer sind ganz bunt gekleidet. Rot, blau und gelb und gold. Und alle haben diese komischen Strumpfhosen an. Und sie tragen Masken. Da ist einer, der hat eine lange Nase auf seiner Maske. Und dort, ja, links neben dieser Säule, die Dame versteckt ihr Gesicht hinter einem Fächer. Und neben ihr, ist es ein Mann oder eine Frau? Trägt einen schwarzen Hut und drunter sowas wie eine Kapuze mit einem Umhang, der bis zur Hüfte reicht. Sieht sehr geheimnisvoll aus und ein bisschen gruselig. Seht ihr, was ich sehe? Da hinten, in dem Säulengang. Essen! Nichts wie hin! Was die hier alles essen. Lauter Schweineköpfe. Und hier ein Berg mit rosa Ringelschwänzchen. Ich tippe auf Schweineschwänze. Was meint ihr? Und hier Rinderhufe und Rinderzungen. Wie ekelhaft. Ob wir hier überhaupt was finden, was wir essen können? Ich meine einen Döner oder Brezeln. Cola. Darauf hätte ich jetzt Bock. Sieht nicht so aus, Huhn. Pech für dich. Dein Lieblingsgetränk ist noch nicht erfunden, schätze ich. Aber hey, das wär's doch, Huhn. Wir bleiben hier und erfinden für die Venezianer Döner und Cola. Damit kommen wir groß raus. Ich bleib nur hier, wenn ich in so einem Palast wohnen darf. Guck mal, dort hinten gibt es Berge mit Tomaten und Trauben und Brot. Lass uns mal in die Richtung gehen. Jetzt kriege ich auch Hunger. Super, frische Tomaten und dieses Brot und dieser Schinken. Diese Süßigkeiten müsst ihr kosten. Sowas habe ich noch nie gegessen. Mit Mandeln. Ich probiere jetzt mal diesen roten Saft. Lass das, Axel, das ist sicher Wein. Na, wenn wir schon in Venedig sind und in einem Jahrhundert, das irgendwann einmal gewesen ist. Nein, Axel, lass das. Wer weiß, was passieren kann. Schaut mal, da ist die Katze wieder. Miez, miez, miez. Willst du auch einen Leckerbissen? Die hat sich sicher schon ihren Anteil geholt. Warum schaust du mich denn so an, Katze? Willst du was von mir? Die sieht dich ja wirklich so an, als wollte sie dir was sagen, Laura. Jetzt läuft sie weg. Nein, sie kommt wieder. So, als wollte sie mir sagen, komm mit. Genau, wohin sie uns führen wird. Da sind wir wieder. Vor dem Palast auf dem engen Gehweg neben dem kleinen Kanal. Aber in welche Richtung müssen wir jetzt, damit wir unsere Gondel wiederfinden? Lass uns doch noch ein wenig rumlaufen und Venedig anschauen. Gute Idee. Kommt hierher. Das müsst ihr euch ansehen. Was? Wo? Renn nicht weg, Axel. Na, hab ich euch zu viel versprochen? Diese goldenen Kuppeln und wie sich die Sonne darin spiegelt. San Marco. Das ist der Markusdom. Ja, ziemlich romantisch, wenn man nach oben guckt. Und daneben, dieser riesige Palast. Das ist der Dogenpalast. Irgendwie orientalisch, finde ich. Seht ihr den Löwen auf der Säule, dort vor San Marco? Der guckt raus aufs Meer. Aber vorhin, als wir angekommen sind, da hat er noch auf die Stadt geblickt. Seht mal, da ist doch unser Floß. Tja, das heißt wohl Ciao Venedig. Ciao Venedig. Ciao, ciao Venedig. Venedig. Gleich werden sie ins offene Meer rudern. Hier herrscht keine Gondelpflicht mehr. Werfen Sie noch einen letzten Blick zurück auf die Serenissima, auf Venedig, die Stadt, die ins Wasser gebaut wurde. Wollen Sie das nächste Abenteuer erleben? Drücken Sie die 1. Ein Ausflug zu den Pyramiden von Ägypten? Drücken Sie die 2. Unser neuestes Gewinnspiel? Drücken Sie die 3. Ich bin für die 3. Seid ihr einverstanden? Ich will nur heim. Ich will zu den Pyramiden. Jetzt drück schon. Was denn? Oh, Schande. Jetzt habe ich schon wieder die 2 gedrückt. Typisch Laura. Aber andererseits, ich will ja zu den Pyramiden. Ella, pass auf, was du sagst, sonst fliegst du ins Wasser. Fällt euch was auf, Freunde? Guck mal die ganzen Inseln an. Bewegen die sich oder fährt dieses Floß? Das ist wirklich komisch, Huhn. Wir bewegen uns gar nicht. Wir nicht. Aber die Inseln rundherum schon. Vielleicht ist es auch wie beim fahrenden Bahnsteig im Bahnhof. Ich meine, wenn man das Gefühl hat, der Zug steht, aber der Bahnsteig fährt. Das kommt auf den Betrachter an. Du redest mir zu gescheit, Huhn. Aber seht ihr, was ich sehe? Ich sehe die Pyramiden, und zwar echte. Sehen nicht wie Plastik aus. Weiß jemand von euch, wann die Pyramiden erbaut wurden? Naja, also das dort... Das sieht aus wie die Cheops-Pyramide. Oder besser, das wird einmal die Cheops-Pyramide. So wie sie jetzt dasteht, ist sie noch nicht fertig. Seht ihr das? Das heißt, ja genau, das heißt, wir befinden uns im Jahre 2500 vor Christus. Was würden wir ohne dich machen, Huhn? Diesmal gehe ich nicht an Land. Mir kommt es hier irgendwie spanisch vor. Laura, wir sind aller Wahrscheinlichkeit nach in Ägypten, nicht in Spanien. Ich bleib trotzdem auf dem Floß. Ich habe keine Lust auf neue Abenteuer. Ich schon. Die Pyramiden wollte ich immer schon kennenlernen. Ich auch. Und ich will unbedingt eine Mumie sehen. Wenn wir wirklich im Jahre 2500 vor Christus sind, dann treffen wir vielleicht sogar einen Mumifizierer. Ey, wie ekelig. Ich mag keine Mumien. Die stinken. Du hast keine Ahnung, Laura. Die Mumien werden ja deswegen mumifiziert, damit sie nicht verwesen. Die können gar nicht anfangen zu stinken. Überlegt mal, was die hier in Ägypten alles wissen. Dieses Wissen ging doch längst verloren. Ich meine, das wissen wir in unserer Zeit nicht mehr. Und wir können das jetzt erkunden. Also ich bin für einen Landgang. Auf mich kannst du zählen. Erstickt man eigentlich in einer Pyramide? Huhn, weißt du das? In einigen Jahrhunderten vielleicht schon. Aber hier wird ja noch gebaut. Da zirkuliert noch genug Luft. Und wenn euch jemand entdeckt? Oder vielleicht einmauert? Oder mumifizieren will? Wir sind doch zu viert. Ich gehe da nicht rein. Wir können Laura nicht zurücklassen. Ich hab dir doch auch nicht im Stich gelassen, nur weil ich nicht schwimmen kann. Ich pass auf dich auf, Laura, damit dir nichts passiert. Axel, du bist... Na gut, ihr habt mich überstimmt. Merkt ihr, dass wir nicht mehr auf dem Meer sind, sondern auf einem Fluss? Und wenn wir wirklich in Ägypten sind, dann ist das der Nil. Im Nil gibt es Nilpferde und Krokodile. Ein Grund mehr, an Land zu gehen. Hier ist eine gute Anlegestelle für unser Floß. Ich spring zuerst raus. Ich mach das Floß fest. Und wenn ich reinfall zu den Krokodilen? Nimm meine Hand, Laura. Ich helf dir. Nur mal zur Orientierung, Huhn. Du kennst dich doch hier aus. Auf dieser Seite vom Nil sehen wir gelbe Hütten. Auf der anderen Seite ist mehr Wüste. Da werden gerade die Pyramiden gebaut. Und die ganzen dunklen Gestalten, die hier bei den Pyramiden rumlaufen, sind das Ägypter? Ich tippe auf Sklaven, die hier schuften. Bin ich froh, dass ich nicht in dieser Zeit lebe. Ja, und die haben auch nur so Lendenschürze um und so eine Art Hemden. Seht ihr das? Und dort, das muss ein Aufseher sein. Der hat ein langes Kleid an und Goldringe um die Oberarme. Es ist heiß hier, verdammt heiß. Ich hab Durst. Wer weiß, ob wir je wieder heimkommen. Bisher hat uns das Handy immer geholfen. Laura, was ist? Was sagt dein Handy? Keinen Empfang. Guck mal, hier ist der Eingang zur Pyramide. Wir betreten jetzt gleich das Reich der Toten. Seid ihr dafür bereit? Nein, bin ich nicht. Ich hasse Friedhöfe. Das ist doch kein normaler Friedhof. Die Ägypter hatten einen ausgefeilten Totenkult. Nur die Pharaonen wurden mit ihren Schätzen hier begraben. Lass uns schnell reingehen, es guckt gerade niemand. Ich glaube nicht, dass uns jemand hier sieht. Die Sklaven bemerken uns gar nicht. Die schauen durch uns durch. Dieser Tunnel hier. Komm, wir nehmen den. Das ist sicherlich der Hauptweg. Mir ist das unheimlich hier. So dunkel. Komm an meine Hand, Laura. Lauralein, mach dir nicht in die Hosen. Das hier ist ein Abenteuer. Ich will keine Abenteuer. Ich will einfach mal wieder shoppen gehen. Und stylen und schminken. Stimmt's? Und duschen. Hier ist es so staubig und stickig. Der Weg führt nach unten. Da hinten sehe ich Fackeln. Da entlang. Seid mal still. Das ist ein Totenort. Psst, ich hab was gehört. Merkt ihr, dass es immer kälter wird? Vorsicht, da ist jemand. Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich habe euch schon erwartet. Uns? Hat das Handy ausgeplaudert, dass wir kommen? Handy? Ich kenne das Wort Handy nicht, meine verehrten Freunde. Das Handy ist eine Weiterentwicklung des Telefons. Telefon? Das Wort kenne ich auch nicht. Das ist ein Gerät, mit dessen Hilfe man mit Menschen reden kann, die weit weg sind. Dafür haben wir Boten oder, wenn die Menschen tot sind, unsere Priester. Woher weißt du, pardon, wissen Sie, wer wir sind? Auch wir haben unsere Methoden, in die Zukunft zu schauen. Welche denn? Diesem Geheimnis werdet ihr noch auf die Spur kommen. Aber nun folgt mir, hier entlang. Sollen wir wirklich? Klar, jetzt sind wir schon mal hier. Willkommen in meiner Werkstatt. Hier schlage ich der Zeit ein Schnippchen. Das sind aber tolle Sarkophage, die Sie hier haben. Und so viele. Ist das alles aus echtem Gold? Ja, natürlich. Vorsicht, nicht anfassen. Der Sarkophag ist mit Gift belegt. Mit Gift? Wollen Sie die Grabräuber abhalten? Genau so ist es, meine Tochter. Und was ist in diesen Gefäßen drin? Organe. Die entnehme ich dem Toten, bevor ich ihn mumifiziere. Die vier Hauptorgane kommen in einen der vier Krüge. Danach balsamiere ich den Körper ein und umwickle ihn mit vielen Binden. Denn nur in einen unversehrten Körper kann die Seele zurückkehren. Und wo ist die Seele? Haben Sie für die auch einen Krug? Die Seele entschwebt aus dem Körper nach dem Tod. Und wo ist sie jetzt? Beim Totengericht, Ella. Das haben wir doch in der Schule gelernt. Du bist klug, mein Sohn. Ich glaube an kein Totengericht. Auch bei uns gibt es Menschen, die eingeweiht sind und solche, die wenig verstehen und in das Wesen der Zeit nicht einzudringen vermögen. Können Sie uns das Wesen der Zeit denn erklären? Genau das ist eure Aufgabe. Das sollt ihr herausfinden. Aber ich glaube, ihr müsst das alleine schaffen. Moment mal. Was genau ist unsere Aufgabe? Und woher wissen Sie etwas darüber? Dass ihr kommt, habe ich letzte Nacht geträumt. Und eure Aufgabe? Ihr müsst das Wesen der Zeit erforschen. Das Wesen der Zeit? Das ist zu schwer für uns. Können Sie uns nicht helfen? Ihr müsst doch durstig und hungrig sein. Darf ich euch zu einem Tee einladen? Ja, gerne. Aber was ist jetzt mit der Zeit? Abwarten und Tee trinken. Viel, viel Tee trinken, meine jungen Freunde. Der schmeckt aber süß. Und nach Pfefferminz. Und ich werde plötzlich so müde. Ich auch. Und wie? Kann kaum die Augen offen halten. Ist ein Schlafmittel oder Gift in dem Tee, Herr Mumifizierer? Wisst ihr, was ich geträumt habe? Das ist Wahnsinn. Hey, Freunde, warum schlaft ihr noch? Axel, wo sind wir? Was ist passiert? Ich bin noch so müde. Ich habe ganz irre geträumt, Laura. Ich war in New York. Die ganze Stadt war voller Hochhäuser. Riesengroß und silbern. Und wir zwei, mittendrin. Ich habe auch geträumt. Ich war auch in einer großen Stadt. Vielleicht war es auch New York. Wir waren in einem Aufzug, du und ich. Und der Aufzug fuhr und fuhr. Und ich hatte Angst und hielt mich an die Festachsel. Das muss dieser Tee gewesen sein, den uns der Mumifizierer gab. Da war ein Schlafmittel drin. Der hat uns diese merkwürdigen Träume eingebrockt. Ella und Thun träumen noch. Siehst du, Ellas Gesicht zuckt so merkwürdig. Was ist passiert? Was war das? Wo sind wir? Der Mumifizierer hat uns doch Tee gegeben. Da war wahrscheinlich ein Schlafmittel drin. Aber wie sind wir von der Pyramide wieder aufs Floß gekommen? Keine Ahnung, ich erinnere mich auch nicht. Guckt mal, das Floß treibt schon in Richtung Meer. Gleich verlassen wir den Nil. Die Pyramiden sind schon ganz klein geworden. Das Floß hat es aber eilig. Wo will das mit uns hin? Wisst ihr, was ich geträumt habe? Ich habe von einer Rakete geträumt, in der wir vier drin saßen. Es war ganz eng und plötzlich wurde alles schwarz und drehte sich. Wir wurden herumgewirbelt und dann bin ich aufgewacht. Wo sind wir? Es ist passiert! Freunde, ihr werdet es nicht glauben. Ich kann schwimmen. Frau Norris stand am Rand des Schwimmbeckens und die ganze Klasse schaute zu. Und ich schwamm wie ein Weltmeister und alle klatschten. Sogar diese Norris. Das war der Tee. Der war ein Zaubertrank. Seht mal, wie schnell sich unser Floß bewegt. Und seht ihr die Skyline von New York? Da hinten. Das sieht aus wie in meinem Traum. In meinem sah es auch so aus. Das ist doch unglaublich. Wenn das nicht Liebe ist. Jetzt träumen sie schon synchron. Huhn, wie findest du das? Das muss eine Bedeutung haben, dass wir jetzt nach New York kommen. Was hat nochmal der Mumifizierer gesagt? Wie wäre das mit der Zeit? Wir müssen wieder nach Hause kommen. Darum geht es. Und in die Gegenwart. Genau. Wir müssen das Wesen der Zeit erforschen. Und wenn der Traum eine Bedeutung hat, dann müssen wir hier in New York an Land gehen. Wir müssen einen Aufzug finden. Einen Aufzug in einem Hochhaus. Wie in meinem Traum. Das Empire State Building. Das hat einen tollen Aufzug. Ganz oben eine Aussichtsplattform. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. geht an Land. Erfüllt eure Aufgabe. Schaut mal, das Floß treibt genau auf die Anlegestelle zu. Gib mir deine Hand, Laura. Ich helfe dir beim Aussteigen. Ganz der Gentleman, Huhn. Wie findest du das? Ella, du bist doch nicht eifersüchtig, oder? Ella, wie wäre es, wenn du meine Hand nehmen würdest? Gern, Huhn. I love gentlemen. Das freut mich. Hier gibt es aber viele Hochhäuser, Axel. Welches nehmen wir? Gleich das vor uns. Das sieht aus wie das in meinem Traum. Und wie in meinem. Das ist das Empire State Building. Beeilt euch. Seht ihr den Aufzug? Mir nach, er wartet auf uns. Bitte zurücktreten. Vorsicht an den Türen. Der Aufzug fährt nun zur obersten Aussichtsplattform. Was wollen wir eigentlich dort oben? Habt ihr eine Idee? Irgendwas mit dem Geheimnis der Zeit. In welchem Jahr sind wir denn jetzt? Weißt du das, Huhn? Könnte doch die Gegenwart sein. Oder spricht irgendwas dagegen? Der Aufzug, von dem ich träumte. Der so eng war. Mir wird schon ganz heiß und schwindelig. Hast du dich nicht an mich geklammert, Laura? Doch. Aber es war ein Traum, Axel. Ella, guck mal auf die Zeitung und das Datum. Fällt dir was auf? Willkommen im Jahr 1999. Vielleicht kann ich euch helfen. Ihr habt wohl eine Zeitreise gemacht. Wir sind gleich oben. Ich glaube, du bist kein richtiger Liftboy, sondern der lange Arm des Schicksals. Kommt nur mit. Museum für Raumfahrt und Technik. Ich ahne was. Wow! Hier gibt es ja die Sputnik aus dem Jahre 1957 und das Apollo-Raumschiff der ersten Mondexpedition. Und hier ist das Raumschiff, von dem ich in Ägypten geträumt habe. Es sah genau so aus. Klettert schnell in dieses Raumschiff rein, aber passt auf, dass euch kein Wärter beobachtet. Ich will nicht in ein altes Schrottraumschiff klettern. Das ist doch mindestens schon 30 Jahre alt und der Lack blättert schon ab. Ich will endlich nach Hause und mich duschen. Wenn ich das richtig verstehe, sind wir auf dem besten Weg dorthin. Schnell, schließ die Luke. Drücken Sie jetzt den roten Schalter für den Expressstart. Zögern Sie nicht. Schneiden Sie sich unverzüglich an. Beeilt euch. Dies ist eine Chance. Das ist mir zu eng hier. Ich will weder auf den Mond noch sonst wohin. Wir sind doch in New York. Wir könnten ganz gepflegt shoppen gehen. Laura, schnall dich endlich an. Wir wollen heim. Ich drücke jetzt auf Start. Seid ihr bereit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ich würde schon gerne wissen, wohin diese Expedition geht. Ich bin nicht schwindelfrei und schwimmen kann ich auch nicht. Aber Huhn, bisher sind alle unsere Träume in Erfüllung gegangen. Du hast doch auch von dem Tee getrunken. Von welchem Tee sprecht ihr? Der Tee des Mumifizierers. Er hat uns die Zukunft gezeigt. Wart ihr in Ägypten zur Zeit des Baus der Pyramiden? Ja, woher weißt du das? Ich habe auch eine Art Zeitreise hinter mir. Hey, wir kennen nicht mal deinen Namen. Wer bist du eigentlich? Gestatten, mein Name ist Albert. Doch, nicht etwa Einstein. Ja, nahe dran. Zweistein mit Nachnamen. Bist du mit Einstein verwandt? E gleich M mal C Quadrat. Relativitätstheorie. Du weißt schon. Davon habe ich noch nie gehört. Dass alles relativ ist. Zeit und Raum, das musst du doch kennen. Interessant. Das würde meine Vermutungen bestätigen. Was hast du mit uns vor? Wohin fliegen wir? Ihr wollt doch in eure Gegenwart zurück. In welchem Jahr lebt ihr? 2004. Du etwa nicht? Nein, 2014 ist das Jahr, das mich gerade am meisten interessiert. Meine Forschungen über die Wurmlöcher habe ich fast abgeschlossen. Sie werden euch zugutekommen. Wurmlöcher? Das ist ja hochspannend. Darüber möchte ich nämlich mein nächstes Referat halten. Was weißt du darüber? Wurmlöcher sind Raumzeitröhren, die verschiedene Regionen von Zeit und Raum verbinden können. Das liegt an der gekrümmten Raumzeit. Aber leider sind wir schon gestartet und die Zeit schrumpft schon. Wo wollt ihr hin? Wir müssen dringend zurück ins Schullandheim, bevor die Norris das merkt. Das ist unsere super nette Lehrerin. Ich muss mich aber vorher leider von euch verabschieden. Hier trennen sich unsere Wege. Grüßt mir diesen Albert Einstein. Hätte ihn gern kennengelernt. Der lebt schon lange nicht mehr. Dort, wo ich herkomme, ist auch der Tod relativ. Was meinst du mit relativ? Abhängig vom Betrachter, meine ich. Für euch bin ich so alt, wie ihr seid. Aber dort, wo ich herkomme, bin ich viel älter. Und für die Menschen auf einem anderen Planeten bin ich uralt oder vielleicht schon tot. Achtung! Festhalten! Das Wurmloch kommt näher! Wir sind zurück auf dem Rhein. Das ging aber schnell. Hört ihr den Rheinfall? Schätze, wir sind durch ein Wurmloch geflogen. Fühlte sich irgendwie wie ein riesiger Staubsauger an. Dieser Sog. Meine Haare sind total in Unordnung. Meine Haut wurde gezerrt und braucht dringend eine Behandlung. Deine Probleme will ich haben. Guck doch mal, wo wir sind. Wir hängen mitsamt unserem Floß im Dickicht auf der kleinen Insel und dort hinten tost der Rheinfall. Und du redest von deiner Schönheit. Ein Gewitter zieht auf. Seht ihr das nicht? Alle Mann von Bord, wir müssen zum Ufer rüberschwimmen. Aber ich kann nicht schwimmen. Blödsinn, Dicker, du kannst. Wie sollen wir nur ans Ufer kommen? Das ist gefährlich bei der Strömung. Wir haben keine Wahl. Wir müssen dort rüber. Ich bin nicht lebensmüde. Runtergestürzt sind wir schon mal. Noch einmal passiert uns das nicht. Ich denke, das ist unsere letzte Chance. Wisst ihr, was komisch ist? Als wir den Rheinfall hinunterstürzten, da zog doch auch so ein Gewitter auf. Der Himmel sah genauso schwarz und bedrohlich aus. Wann war das, glaubt ihr? Ich habe mein Zeitgefühl total verloren. Waren wir nicht Jahre unterwegs? Du hast recht, Laura. Das ist sehr komisch. Die gleiche Gewitterstimme. Vielleicht ist die Zeit gar nicht vergangen. Vielleicht haben wir alles nur geträumt. Geträumt? Axel, du spinnst. Aber ich habe eine Idee. Wir schwimmen paarweise. Axel mit Laura, ich mit Huhn. Und wenn Huhn schwimmen kann und wir diesmal rüberkommen, dann ist das doch der beste Beweis, dass wir nicht geträumt haben. Versuchen wir es. Wir haben eh keine andere Wahl. Laura, halt dich ganz fest. Ich gebe Kommando und dann nichts wie rüber. Ich halte mich an Ellas Pulli fest, schließ die Augen und denke an meinen Traum. 3, 2, 1... Und los, schwimmt! Huhn, ja, also seit wann kannst du denn schwimmen? Ich glaub's nicht. Das ist ja großartig. Hier kommt ein Rettungsring. So, schnell raus aus dem Wasser, ihr vier. Die Klasse wartet schon. Was machen Sie denn hier, Frau Norris? Ich denke, die Klasse macht eine Wanderung. Oh, das Gewitterhuhn. Wir sind umgedreht. Ja, und ihr? Was habt denn ihr gemacht? Wir waren bloß mit dem Floß auf dem Rhein. Was? Und auf einer Palmeninsel. Und in Venedig. Und bei den Pyramiden in Ägypten. Und in New York. Und mit einer Rakete. Ihr habt Glück, dass ich zu müde bin für eure Scherze. Aber Frau Norris, wir machen keine Scherze. Scherze. Würden wir nie machen. Die Reise auf dem Floß von Eva Christina Zeller und der Schreibschule des Ludwig-Uhland-Gymnasiums Tübingen. Es sprachen Axel, Samuel Willingham, Huhn, Jascha Stiller, Laura, Sophie Nuber, Ella, Maike Hafermann sowie Andrea Hörnke-Tries und Jörg Petzold.